Good evening. Thanks for coming tonight. And let's turn Guten Abend to und danke fürs Kommen heute Abend. 1 Samuel chapter 29. Und gehen wir zum 1. Samuel Buch Kapitel 29. Let's pray. Und lasst uns beten. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Thank you for our listeners on the website. Danke auch für unsere Zuhörer auf der Website. And we pray that you bless them also. Wir beten, dass du sie auch segnest. In their lives, with their families. In ihrem Leben, mit ihren Familien. Thank you for their friendships, Lord. Und danke für ihre Freundschaften. And for those we don't know, we also thank you for them, Lord. Wir danken dir auch für diejenigen, die wir nicht kennen, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, 1 Samuel 29 is a very interesting chapter. Das Kapitel 29 vom 1. Samuel-Buch ist ein sehr interessantes. But actually, it begins back in chapter 28, the first two verses. Also zunächst müssen wir aber im Kapitel 28 anfangen, die ersten beiden Verse. Go back to chapter 28. Also geht zum Kapitel 28. And it came about in those days that the Philistines gathered their armed camps for war to fight against Israel. Und es geschah in jenen Tagen, da versammelten die Philister ihre Heere zum Krieg, um gegen Israel in den Kampf zu ziehen. And Achish said to David. Und Achish sagte zu David. Achish was one of the kings in the land of the Philistines. Achish war einer der Könige im Philisterland. And he gave David Ziklag. Und er hat dem David das Ziklag gegeben. David came and fled from Saul and found refuge with Achish. David war auf der Flucht vor dem Saul und er kam zu Achish. And he was there for quite a few months, David. Und dort blieb er einige Monate lang. And Achish said to David, "Know assuredly that you will go out with me in the camp, you and your men." Achish sagte zu David, "Du erkennst sehr wohl, dass du und deine Männer mit mir im Heer ausziehen müssen." Now David's gonna enter into what is called a strait. A strait. It's a narrow place. Also David wusste, dass das jetzt ziemlich eng wird. He's asked to come into battle against Israel. Er wird hier gefragt oder gebeten, in die Schlacht zu ziehen, und zwar gegen Israel. Now, Achish has done him a great favor. Der Achish hat ihm ja eine große Gunst erwiesen. He's given him safety. Er hat ihm Sicherheit gewährt. Refuge. Zuflucht. David is very indebted to him for this. Und der David schuldet ihm daher etwas. Now, Achish is going to ask him something that is almost unreasonable. Und der Achish fragt ihn nun um eine Sache, die beinahe fast nicht klug ist. Ja. Unreasonable. It's almost, unvernünftig. Yeah, it's unreasonable for a Hebrew. Also unvernünftig für einen Hebräer. He's going to ask him to go into battle against his own people. Er sucht ihn gegen sein eigenes Volk in die Schlacht zu ziehen. And he's not even asking him, he's actually telling him. Und genau genommen fragt ihn nicht nur, sondern er gebietet es ihm. Know assuredly that you will go out with me in the camp, you and your men. Also und du erkennst sehr wohl, dass du und deine Männer mit mir im Heer ausziehen müssen. And David said to Achish, und David entgegnete Achish. Very well. Gut. You shall know what your servant can do. Gut, auch du wirst erkennen, was dein Knecht tun wird. So Achish said to David. Und Achish sagte zu David. Very well, I will make you my bodyguard for life. Gut, ich will dich zu meinem Leibwächter für die ganze Zeit machen. This is amazing, isn't it? Schon erstaunlich, nicht wahr? I mean, David is anointed to be king of Israel. Der David ist der Gesalbte für das Königsamt in Israel. And now he's going to fight against Israel. Und jetzt kämpft er gegen Israel. And King Achish is making him his bodyguard for life. Und der König Achish macht ihn zum Leibwächter. And I'm sure when David went back to his camp, ich bin mir sicher, wie der David da zu seinem Lager zurückkommt. His men were thinking, what are we doing? Da werden sich die Männer die Frage gestellt haben, was machen wir nun? Are we really going to fight against Israel? Werden wir wirklich gegen Israel kämpfen? David, were you serious when you said these words? David, hast du das ernst gemeint, als du dieses sagtest? Let's pick it up in chapter 29. Gehen wir jetzt im Kapitel 29 weiter. Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek. Und die Philister versammelten alle ihre Heere bei Aphek. Verse 2. And the lords of the Philistines were proceeding on by hundreds and by thousands. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hundertschaften und Tausendschaften. And David and his men were proceeding on in the rear with Achish. Und David und seine Männer zogen zuletzt mit Achish vorüber. Then the commanders of the Philistines said, Da sagten die Obersten der Philister: What are these Hebrews doing here? Was sollen diese Hebräer? And Achish said to the commanders of the Philistines. Achish antwortete den Obersten der Philister: Is this not David? Das ist doch David. The servant of Saul, king of Israel? Der Knecht Sauls, des Königs von Israel. Who has been with me these days and rather these years? Der schon seit Jahr und Tag bei mir gewesen ist. And I have found no fault in him from the day he deserted to me to this day. Ich habe nicht das Geringste an ihm gefunden, von dem Tag an, da er abgefallen ist, bis heute. Vers 4. Aber die Obersten der Philister wurden zornig über ihn. And the commanders of the Philistines said to him, und die Obersten der Philister sagten zu ihm: Make the man go back, schick den Mann zurück, that he may return to his place, damit er an seinen Ort zurückkehrt, where you have assigned him, that's Ziklag, den du ihm angewiesen hast, das war Ziklag. And do not let him go down to battle with us. Und damit er nicht mit uns in den Kampf hinabzieht. Lest in the battle he become an adversary to us. Und uns nicht zum Widersacher im Kampf wird. For with what could this man make himself acceptable to his Lord? Denn womit könnte er seinem Herrn einen besseren Gefallen tun? Would it not be with the heads of these men? Als mit den Köpfen dieser Männer? Is this not David of whom they sing in the dances, saying? Ist das nicht derselbe David, von dem sie bei den Reigentänzen sangen? Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine 10,000. Even the Philistines knew about that song. Sogar die Philister kannten dieses Lied. I wonder if the demons know about our songs. Frag mich, ob die Dämonen unsere Lieder kennen. Blessed be the name of the Lord. Okay. Verse 6. Then Achish called David and said to him. Vers 6. Und Achish rief David und sagte zu ihm: As the Lord lives, you have been upright. So wahr der Herr lebt, ja, du bist redlich. And you're going out and you're coming in with me and the army are pleasing to my sight. Es wäre mir lieb gewesen, wenn du mit mir im Heer aus- und eingezogen wärest. For I have found no evil in you from the day of your coming to me to this day. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden von dem Tag an, da du zu mir gekommen bist, bis zum heutigen Tag. What a testimony. How about when we go to work? Was für ein Zeugnis, wenn wir uns das überlegen, bei der Arbeit. Would our boss say the same thing? Würde unser Vorgesetzter dasselbe sagen? I have found no evil in you from the first day you began to work for me till the very last day. Ich habe nichts Böses an dir gefunden, von dem Tag an, an dem du zu mir gekommen bist, vom ersten bis zum heutigen Tag. Verse 7. Now therefore return and go in peace. Vers 7. Und nun kehre zurück und geh hin in Frieden. You may not displease the lords of the Philistines. Damit du nichts tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. Now watch what David says and think about why he's saying this. Also beachtet nun, was der David hier antwortet und denkt darüber nach, warum er das sagt. And David said to Achish, no problem, I'll go back. Und David sagte zu Achish, kein Problem, ich zieh zurück. No, he didn't. Nein, das sagt er David nicht. Said to Achish, but what have I done? Und David sagte zu Achish, and what have you found in your servant from the day when I came before to this day that I may not go and fight against the enemies of my Lord the King? Was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich dir gedient habe, bis heute, dass ich nicht herkommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll? Isn't that bizarre? So nicht sehr bizarr. It's just going to be like a few days later and he's going to be king of Israel. Es wird einfach ein paar Tage danach geschehen, dass er dann zum König von Israel Can wird. Can we learn something from this? Ich meine, können wir aus dieser Sache etwas lernen? But Achish answered and said to David. Und Achish antwortete und sagte zu David. I know that you are pleasing in my sight like an angel of God. Ich weiß es, denn in meinen Augen bist du so gut wie ein Engel Gottes. Nevertheless, the commanders of the Philistines have said, you must not go up with us into the battle. Doch die Obersten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So then David departed. Also so ist der David eben weggezogen. What can we get out of this? Aber was können wir daraus holen? It's such a bizarre text, isn't it? Solch ein seltsamer Text, nicht wahr? I think it has a really good lesson for us. Ich glaube, da gibt's wirklich eine sehr, sehr gute Lektion für uns zu lernen. We could say, Wir könnten sagen, that David was playing, dass der David nur gespielt hat, because he wanted to cover himself, weil er sich da beschützen wollte. Because actually he was just secretly hiding among the Philistines, weil er sich genau genommen ja heimlich unter den Philistern versteckt hielt. And his loyalty, und seine Loyalität to King Achish was really a farce. Dass seine Loyalität dem König Achish gegenüber einfach nur eine Farce war. And number one, first possibility is that he wanted to go into the battle. Und Punkt 1, er wollte in die Schlacht ziehen. So that he could betray the Philistines. So dass er die Philister ihm da hintergehen könnte. And then attack the Philistines from the rear. Und dann eben die Philister von den eigenen Reihen her angreifen könnte. And justify and vindicate why he was living with the Philistines. Und dann eben rechtfertigen könnte, warum er bei den Philistern lebte. Here come the Philistines, there's thousands of them. Da kommen die Philister, Tausende und Abertausende. And David is with them, what shall we do? Und der David ist unter ihnen, was sollen wir tun? And then the trumpet sounds. Und dann erklingen die Trompeten. And suddenly David is attacking from the back. Und plötzlich greift David von hinten mit seinen Männern an. From the rear, and he cuts off Achish's head and attacks. Aus den eigenen Reihen und er schlägt dem Achish den Kopf ab. And everyone says yes. Und alle schreien ja. This is the one who killed Goliath, and now he has delivered us from the Philistines once again. Er ist es, er hat den Goliath getötet und jetzt hat uns wiederum befreit von den Philistern. He has saved the life of Saul and Jonathan. Er hat das Leben von Saul und Jonathan gerettet. Und er ist wirklich der König. First possibility. Das wäre die erste Möglichkeit. Second possibility. Die zweite ist, that he would have said he's going into battle and then just withdrawn. Dass er sagen würde, ja, ich ziehe mit in die Schlacht und dann würde er sich aber zurückziehen. The third possibility is that he was just saying this. Und die dritte Möglichkeit wäre, er sagt das bloß. He was just playing the game. Also er spielt ein Spiel. He was playing the role. Er spielt nur die Rolle. David, you will go down with me into battle. David, du ziehst mit mir jetzt yes, in die Schlacht. I will, and I'll fight next to you. Yes, I will. Ja, das werde ich tun und ich werde neben dir stehen und kämpfen. And he was just a good actor. Und er war einfach nur ein guter Schauspieler. He didn't mean anything he said. Er hat das nicht gemeint, was er gesagt hat. Because he knew in his heart he would never fight against Israel. Weil er in seinem Herzen wusste, dass er niemals gegen Israeliten kämpfen würde. But I think there's a fourth possibility. Aber ich glaube, es gibt eine vierte Möglichkeit. And I think it's something that we face quite often in our life. Und ich glaube, dass wir uns dem sehr oft in unserem Leben gegenüberstehen sehen. It's something we could call conflicting loyalties. Das könnten wir nennen konfliktbeladene Loyalität. Conflicting loyalties. Konfliktbeladene Loyalität. We face this often. Dem stehen wir oft gegenüber. When there's an argument between my mother and my wife. Wenn es zum Beispiel da einen Streit gibt zwischen meiner Mutter und meiner Frau. Yeah, conflicting loyalties. Also ein Loyalitätskonflikt. Yeah. Conflicting loyalties between two people who work for you. Also Loyalitätskonflikte zwischen zwei Leuten, die für dich arbeiten. Between two people in the church whom you love. Zwischen zwei Menschen in der Gemeinde, die du liebst. Both people who have done so much for you. Zwei Leute, die beide so viel für dich gemacht haben. And on and on. Conflicting loyalty between the church and my boss. Also konfliktreiche Loyalität zwischen mir und and my employer. Also zwischen dem, der bei mir angestellt ist und meinen Vorgesetzten. Yeah. Conflicting loyalties. Also konfliktreiche Loyalität oder konfliktbeladene Loyalität. Conflicting loyalties. Loyalitätskonflikt, ja. Yeah. Conflicting loyalties. Also ein Loyalitätskonflikt. Yeah, we will face them all the time. Dem sehen wir uns immer gegenüber. And this is what David is facing here. Und dem steht eben der David hier gegenüber. He has been with Achish a number of years. Er war mit dem Achish einige Jahre lang zusammen. He owes his life to Achish. Er verdankt sein Leben dem Achish. Of course to the Lord. Natürlich dem Herrn auch. But God has used King Achish. Aber Gott hat den König Achish verwendet. To give David security. Um dem David Sicherheit zu gewähren. Protection. Schutz. From Saul. Schutz vor Saul. And from the Philistines. Und auch vor den Philistern. And from the enemies of the Philistines. Und auch vor den Feinden der Philister. It was a very secure place. Es war ein sehr sicherer Ort. He had protection from the Philistines. Er hatte Schutz vor den Philistern. In one sense, he was untouchable. In gewisser Weise war er unberührbar dadurch. He owed this to Achish. Das verdankte er dem König Achish. And now his loyalty was divided. Und nun war seine Loyalität gespalten. So what does he do? Also was macht er nun? Does he deny everything that Achish did for him? Verleugnet er jetzt alles, was Achish für ihn gemacht hat? David's dream of becoming king is now on the line. Nun steht der Traum des Davids, nämlich König zu werden, auf dem Spiel. But what is it worth becoming king? Aber was ist es schon wert, König zu werden? If I'm not loyal to truth. Wenn ich nicht der Wahrheit gegenüber loyal bleibe. Loyal to the truth that Achish. I owe my life to Achish. Nämlich loyal der Wahrheit gegenüber, insofern als ich mein Leben dem König Achish verdanke. And I think David here is very serious. Und ich glaube, David ist hier sehr ernst. I think he has no choice. Ich glaube, er hat keine Wahl. I think he said this with a sincere heart. Ich glaube, er hat das mit aufrichtigem Herzen gesagt. And you will go into battle with me. Du wirst mit mir in die Schlacht ziehen. Yes, I will. Ja, das werde ich and tun. I will show you what I can do. Und ich werde dir zeigen, was ich tun kann. And conflicting loyalties. Also ein Loyalitätskonflikt. His men probably said, David, David. Seine Männer haben möglicherweise gesagt, David. Are we gonna fight against Hebrews? David, werden wir gegen Hebräer kämpfen? I don't know. Ich weiß es nicht. I don't know if we're gonna actually fight against Hebrews. Ich weiß nicht, ob wir genau genommen gegen Hebräer kämpfen werden. That's God's problem. Das ist Gottes Angelegenheit. All I know right now. Alles, was ich jetzt weiß, is that this man has saved our life. Ist, dass dieser Mann unser Leben gerettet hat. And I will not betray that truth. Und ich werde diese Wahrheit nicht hintergehen. And I think that David was so loyal in his heart to truth. Und ich glaube, dass der David der Wahrheit gegenüber so loyal war in seinem Herzen, that he was willing to give up his dream. Dass er bereit war, seinen Traum aufzugeben. At least the way he saw his dream. Zumindest in der Weise, wie er seinen Traum sah. And put it in the hand of God. Und es einfach in die Hände Gottes gelegt hat. And oftentimes we're faced with the same thing. Und sehr oft haben wir das Gleiche vor uns. But sometimes we're so quick to throw truth in the street. Aber so oft handeln wir so rasch, dass wir die Wahrheit wegwerfen. To deny what has actually happened. Und dass wir verleugnen, was genau genommen geschehen ist. To deny how much this person helped me. Und wir verleugnen, wie viel uns jemand geholfen hat. It's interesting how many other churches have helped this church. Und es ist schon interessant zu sehen, wie viele Gemeinden dieser Gemeinde hier geholfen haben. You know, the Alamande came because another church sent him to us. Zum Beispiel Alamande ist gekommen, weil ihn eine andere Gemeinde zu uns gesandt hatte. Andy and Connie are here because another church sent them to us. Die Andy und die Connie sind hier, weil sie eine andere Gemeinde zu uns gesandt haben. We had Pentecostals helping us renovate this building. Und wir haben auch Pfingstler gehabt hier, die uns geholfen haben, dieses Gebäude zu renovieren. And Baptists. Und auch Baptisten. And a number of other people. Und auch viele andere Leute. And we had four football players that were sent to help us. Und vier Footballspieler sind gekommen, die wurden uns gesandt, um uns zu helfen. American football players. Amerikanische Footballplayer. That were on the semi-pro team here in Mödling. Die hier in Mödling eine Arbeit tun mit dem Semi-Pro-Team. Four of them came because another church sent them. Und vier von ihnen sind gekommen, weil sie eine andere Gemeinde hierher geschickt hatte. Now that makes it very, if we are loyal to the truth, also wenn wir der Wahrheit gegenüber loyal sind, we should be very slow to speak against another church. Sollten wir uns sehr zurückhalten, wenn wir gegen andere Gemeinden sprechen. Unless we just want to forget those things. Außer wir wollen einfach diese Dinge vergessen. And not remind anybody of those things. Und auch niemanden daran erinnern. Deny these things. Diese Dinge verleugnen. Push them under the rug. Sie einfach unter den Teppich kehren. Oh yeah, yeah, I think I recall. I think there was somebody here helping us. Ah ja, ich glaube, ich kann mich erinnern. Da war jemand da, der uns geholfen hat. And then preach our dogma. und unser Dogma dann predigen. It's the truth. Weil das ist die Wahrheit. And it's what the people of God want to hear. Und das wollen ja die Leute Gottes hören. Yes, we are the right church, and yes, we will preach our dogma. Wir sind ja die richtige Gemeinde und wir predigen unser Dogma. While we trample the truth. Aber währenddessen trampeln wir auf der Wahrheit herum. God himself has brought into our life. Nämlich die Wahrheit, die Gott selbst in unser Leben hineingebracht hat. I wonder if David's heart toward non-Hebrews changed after his relationship with Achish. Ich frage mich, ob David sich im Herzen verändert hat in seiner Einstellung gegenüber den Nicht-Hebräern nach seiner Zeit bei dem König Achish. David could not deny this truth. Weil Gott konnte diese Wahrheit ja nicht verleugnen. We were preaching on the Kärntnerstraße. Wir haben auf der Kärntnerstraße gepredigt. And about 12 years ago or so. So vor circa 12 Jahren war das. Maybe longer. Vielleicht schon früher. And I was preaching and a gendarmerie came up to me. Ich habe dort gepredigt, als jemand von der Polizei gekommen. And he said to me, wrap it up. Er hat zu mir gesagt, pack das ein. Get out of here. Verschwinde von hier. And never come back again. Und komm niemals mehr hier zurück. It's the last time I ever want to see you here. Das ist das allerletzte Mal, dass ich Sie hier gesehen habe. So I packed it up. Und ich habe also meine Sachen zusammengepackt. Put it together. Hab das zusammengeschnürt. Standing there. Bin dort gestanden. Thinking, okay. Dann habe ich gedacht, no, das. I guess this is God's will. Ich denke, das ist nun der Wille Gottes. And then who comes over? Und wer kommt dann zu mir? But a Catholic monk. Ein katholischer Mönch. With his robe. Mit seinen langen Kleidern. And his cross. Mit seinem Kreuz vorne. And he said, what happened here? Und er fragt mich, was ist hier what passiert? What did he say to you? Was hat er zu Ihnen gesagt? I said, he told me. Ich habe zu ihm gesagt, er hat mir gesagt, zusammenzupacken. And never come back. Und nicht mehr hierher kommen zu kommen. He said, he said that, huh? Und er hat dann gesagt, das hat er gesagt, ja? He said, yeah. Er hat gesagt, ja. He said, well, he took out a piece of paper. Er hat dann ein Blatt Papier herausgenommen. He said, you call this number. Er hat gesagt, rufen Sie diese Nummer an. And you tell them that you know me. Und sagen Sie diesem Mann, dass Sie mich kennen. And they will give you permission to preach right here. Und er wird Ihnen dann die Erlaubnis ausstellen, dass Sie hier predigen and dürfen. Axel was the one who went there, right? Und der Axel ist dann dorthin gegangen. And we got permission. Und wir haben dann die Erlaubnis bekommen. And we copied that about 100 times. Wir haben das dann 100 Mal kopiert. We gave that to every sketchboard preacher that ever preached on the Kärntnerstraße. Wir haben das dann jedem dieser Zeichentafelprediger gegeben, der auf der Kärntnerstraße draußen so predigt. Now we're going to go back out on the Kärntnerstraße. Jetzt ziehen wir also wieder zurück hinaus auf die Kärntnerstraße. And we're going to preach the truth that we are the only ones who have the truth. Und wir predigen dort die Wahrheit, nämlich dass wir die Einzigen sind, die Wahrheit haben. And we are the only church and they're all wrong. Und wir sind die einzige Gemeinde und die anderen, die liegen alle falsch. And we're going to trample the truth under our feet. Und wir zertreten die Wahrheit unter unseren Füßen. That God used a Catholic monk, nämlich dass Gott einen katholischen Mönch verwendet to hat, save street evangelism for the Protestants. Um die Straßenevangelisation für die Protestanten aufrechtzuerhalten. And it's so easy to forget these things. Das seht ihr das? Das ist so leicht zu vergessen. But God did it. Aber Gott hat es gemacht. And we need to keep this in our mind. Und daran müssen wir immer denken. The next time we want to say something that we think is so spiritual or so correct. Beim nächsten Mal, wo wir denken, dass wir etwas ganz Geistliches oder ganz Richtiges zu sagen haben. How David's men would have hailed him. Honored him. Also wie sehr hätten die Männer Davids ihn gelobt oder geehrt? If he had done the right thing. Wenn er das Richtige getan hätte. King Achish, how dare you ask me this? König Achish, wie kannst du es nur wagen, mich so etwas zu fragen? How dare you tell me assuredly you'll fight with me? Wie kannst du es nur wagen, mir zu sagen, du komm mit mir in den Kampf? Who do you think you are? Was glaubst du denn, wer du bist? We are Hebrews. Wir sind Hebräer. We will never fight against Hebrews. Wir werden niemals gegen Hebräer kämpfen. Who do you think you are? Was glaubst du denn, wer du yeah. bist? David, stand up for the truth. Yeah. Ja, David, ja, erheb dich für die Wahrheit. Well, the truth was. Nun, die Wahrheit that all those men were indebted to King Achish. War, dass alle diese Männer dem König Achish etwas schuldig waren. Truth is that all the guys preaching on the Kärntnerstraße today. Die Wahrheit ist, dass alle Leute, die da draußen auf der Kärntnerstraße heute predigen, is indebted to a Catholic monk. einem katholischen Mönch gegenüber etwas schuldig sind. And everyone who heard the gospel through all these preachers. Und jeder, der das Evangelium gehört hat durch diese Prediger. God enabled it through a Catholic monk. Gott hat das ermöglicht durch einen katholischen Mönch. So we should just be a little bit careful. Also wir sollten ein wenig achtsam sein. If we want to get a little bit proud that we think we have a corner on the truth. Dass wenn wir denken und ein wenig stolz werden, dass wir die Wahrheit haben. Which might allow us to speak against another church. Dass uns das dann gestattet, gegen eine andere Gemeinde zu sprechen. You see, this is what I think is happening here. Und ich glaube, das geschieht hier. I think David cannot deny the fact that Achish has saved his life. Ich glaube, dass David hier die Tatsache nicht leugnen kann, dass König Achish ihm das Leben gerettet hat. Sometimes this happens with an employer. Und sehr oft geschieht das zum Beispiel auch bei einem Angestellten. This man has been paying me and paying me. Also bei einem Vorgesetzten, pardon, ja. Der hat mich bezahlt. I've been feeding my family. Der hat mich bezahlt und ich habe meine Familie dadurch and ernährt. My bills and he's been a good boss or something. Und meine Rechnungen bezahlt und er war ein guter Vorgesetzter. And there's no complaint about this man. He's been a good man. Es gibt da keine Klage. Er ist ein guter Mann. But suddenly I have an opportunity. Aber plötzlich habe ich da eine Gelegenheit. And this boss has been a good boss. Und dieser Vorgesetzte war aber ein guter Vorgesetzter. But I have an opportunity. Aber ich habe da eine Gelegenheit. And without even consulting the man. Und ohne dass ich ihn jetzt beleidige. I throw the truth away. Schmeiß ich die Wahrheit weg. And of course if I have a good opportunity. Und natürlich, wenn ich eine gute Gelegenheit habe. You speak to your boss and you say, we've had this happen in the church. Also wir haben das hier in der Gemeinde erlebt. You know what? I have this opportunity. Weißt du, ich habe da diese Gelegenheit. What would you do in my place? Was würdest du an meiner Stelle tun? You have been a wonderful boss. Sie waren ein wunderbarer Chef für mich. I have no complaints, ich habe da keine Klagen. But I have this opportunity. Aber ich habe jetzt diese Gelegenheit. That's something else. Das ist was anderes. But to trample what he has done under your feet, aber das, was er für dich gemacht hat, unter deinen Füßen zu zertreten, to grab onto some dream, und sich dann eine Art Traum zu halten, is something else. Das ist etwas anderes. And this is what David won't do here. Und das macht der David hier nicht. If David would betray Achish, wenn David hier den König Achish hinterginge, can you imagine David is in back of the line? Man könnte euch vorstellen, der David steht in den Schlachtreihen hinten und König Achish steht vor ihm. David and his 600 men just behind him. Und David mit seinen 600 Männern dahinter. And this man has been like a father to them. Und dieser Mann war wie ein Vater für sie. But he's a Philistine. Aber er ist ein Philister. And then David winks at one of his men. Und dann zwinkert David einem seiner Männer zu. And they come up from both sides. Und sie nähern sich ihm von beiden Seiten. Takes the sword out and sie nehmen das Schwert raus und sie schlagen ihm den Schädel ab. And as his head falls to the ground, und wie sein Kopf so zum Boden kullert, he said, so, Philistine, take that. Und dann sagt er, nun, da habt ihr es, ihr Philister. And spits on his head and says, so much for your friendship. Und er spuckt auf diesen Kopf und sagt, das für eure Freundschaft. Ich bin Hebräer. What kind of a king would he be? Was für eine Art König wäre er dann? King of the dunghill? König eines Misthaufens? I think this is what the text is about. Ich glaube, darum geht es in diesem Text. There was conflicting loyalties here. Da gab es eben Loyalitätskonflikte. But the wonderful thing is, aber das Wunderbare dabei that if ist, I'm true, if I'm loyal to the truth, wenn ich der Wahrheit gegenüber loyal bin, God will make a way, dann wird Gott einen Weg schaffen, for me to get through. Einen Weg für mich schaffen, dass ich da durchkomme. And I'm sure David was praying about this. Und ich bin mir sicher, dass David über diese Sache gebetet hat. Lord, what can I do here? Herr, was soll ich jetzt tun? And hier? They actually are coming into the battle. Und sie ziehen da in die Schlacht. And then it was the lords of the Philistines said, what are these guys doing here? Und dann sind es die Obersten der Philister, die sagen, was machen denn die da? And David didn't sit there and say, yeah, what are we doing here? Und der David steht da und sagt, ja, was machen wir da? Get these guys out of here. They could turn on us. Schick die wieder nach Hause. Die können sich gegen uns wenden. This was God. Das war Gott. And how many times We have a conflict. Und wie oft befinden wir uns in einem Konflikt? We are loyal to both parties. Wo wir beiden Seiten gegenüber loyal sind. Waiting for God to do something. Und wir warten dann darauf, dass Gott etwas tut. Because in a real sense we owe our life to both sides. Weil in einer ganz wahrhaftigen Weise verdanken wir beiden unser Leben. And then God makes the way. Und Gott schafft dann einen Weg. And even after Achish said, David, I want you to go away. Und selbst nachdem der König Achish gesagt hatte, David, ich möchte, dass ihr wieder zurückgeht. Why? Warum? Why should I go away? Warum soll ich weggehen? I came here to fight for you. Ich bin hierher gekommen, um für dich zu kämpfen. I think that came from his heart. Ich glaube, das sagte er von seinem Herzen her. So that he would be blameless. So dass er schuldlos dastünde. And then when he was ordered to leave, und als ihm dann befohlen wurde, wegzugehen, he probably said something like, God was faithful. Sagte er möglicherweise vielleicht, Gott ist treu. I was loyal to the truth. Ich war der Wahrheit gegenüber loyal. And now we can depart. Und jetzt können wir wegziehen. And God does these things. Und Gott macht diese Dinge. But when we have conflicting loyalties, we have to walk so carefully. Aber wenn wir Loyalitätskonflikte erleben, dann müssen wir so vorsichtig vorgehen. You know, when there's a conflict between two relatives. Wenn es zum Beispiel einen Streit gibt zwischen zwei Verwandten. You know, like if between your husband and your father or something. Zum Beispiel zwischen deinem Ehemann und deinem Vater. Of course, you're married to your husband. Na sicherlich bist du mit deinem Ehemann verheiratet. But you can't treat your father like dirt. Aber du kannst deinen Vater auch nicht wie Dreck behandeln. It's your father. Es ist dein Vater. Brought you into the world. Er hat dich in die Welt gesetzt. And we have to walk really wisely in these conflicts. Und in solchen Konflikten müssen wir wirklich weise vorgehen. And be loyal to the truth. Und der Wahrheit gegenüber loyal bleiben. I owe a part of my life to this person. Einen Teil meines Lebens verdanke ich diesem Menschen. And a part of my life to this person. Und einen anderen Teil meines Lebens diesem and at Menschen. This moment I'm serving this employer or whatever. Und zurzeit diene ich diesem Vorgesetzten. And he's been a good man. Und er ist ein guter Mensch. And he's asking me to work on Wednesday. Und er fragt mich nun am Mittwoch zu arbeiten. And I'm on the worship team. Und ich singe aber da beim Lobpreisteam mit. But he needs me. Aber er braucht mich. And I said yes to him. Und ich habe zu ihm ja gesagt. I said, yes, I will work on Wednesdays. Ich habe gesagt, ja, ich werde am Mittwochabend arbeiten. Yes, I will work on Wednesdays. Ich werde am Mittwoch arbeiten. What are you doing? Was machst du? How unspiritual. Wie ungeistlich bist du? I owe a lot to this man. Aber ich verdanke diesem Mann viel. And I'm putting it in the hand of God. Und ich lege das in die Hand Gottes. And I trust that God will move on my behalf. Und ich vertraue Gott darauf, dass er zu meinen Gunsten handeln wird. And sometimes we need to step out like that. Und manches Mal müssen wir einen Schritt so tun. I mean, when David's men were lining up behind the Philistines. Ich meine, wenn sich diese Männer von David hinter den Philistern da aufgereiht hätten. They were probably thinking, I can't believe we're doing this. Die hätten sich gedacht, na, ich kann mir nicht vorstellen, was I wir da tun. We're doing this. Ich verstehe das nicht, was wir da tun. This is, I can't believe we're doing this. Ich kann nicht glauben, was wir da tun. I'm not gonna fight Hebrews. Ich werde nicht gegen die Hebräer what kämpfen. Are we doing? Was machen wir? Sometimes that's how it is. Und manches Mal what ist is das he so. Doing? Was macht er? Yeah. He's in a loyalty conflict. Ja, der hat einen Loyalitätskonflikt. And at the moment he is being loyal to this side. Und derzeit ist er dieser Seite gegenüber loyal. Because he senses it's God's will. Weil er spürt, dass das der Wille Gottes ist. And he's trusting God for the outcome. Und er vertraut Gott in Bezug auf das Resultat. And how many times does God turn it? Und wie oft verdreht dann Gott die Situation? Where we wendet give er our die loyalty to something. Wenn wir gegenüber etwas loyal sind. And then we see something like a boss say, you know what? Und dann erleben wir plötzlich, wie unser Chef sagt, could you work on a Thursday night instead of Wednesday? Weißt du was, könntest du vielleicht am Donnerstagabend arbeiten statt why? Mittwochabend? Why? I don't mind working on Wednesday. Warum? Ich habe kein Problem damit, am Mittwochabend zu arbeiten. Yeah, I know, but ja, look, ich weiß. I can work on a Wednesday. Ja, du, schau, ich it kann is am, not a problem. Ich kann am Mittwochabend arbeiten, das ist kein Problem. Okay, but I let me think about it. Okay, lass mich einmal darüber nachdenken. Because I'm ready to work on a Wednesday. Also denken Sie darüber nach, weil ich bin bereit, am Mittwochabend zu arbeiten. Okay, I'll think about it. Okay, das werde ich tun. Ich werde darüber nachdenken. This is what we're talking about. Davon ist die Rede. Placing ourselves in an unusual situation where God has to be the one who delivers. Dass wir uns selbst in eine ungewöhnliche oder außergewöhnliche Situation begeben, wo Gott derjenige ist, der uns dann befreit. Because I want to be loyal to the truth. Weil ich der Wahrheit gegenüber loyal sein möchte. This, I think this is pretty practical, don't you? Ich glaube, das ist sehr praktisch, nicht wahr? Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you today. Wir danken dir heute. Thank you for that monk who came along that one day. Danke für diesen Mönch, der da gekommen ist eines Tages. You brought him along. Du hast ihn da gebracht. We only saw him once or twice. Wir haben ihn nur ein, zweimal gesehen. But he was there on that day. Aber an diesem Tag war er da. And the unusual way that you work. Und diese außergewöhnliche Art und Weise, wie du wirkst. Through unsaved people. Durch unerrettete Menschen. Who oftentimes are a refuge for us. Die sehr oft für uns zur Zuflucht werden. And may we never forget these things. Dass wir diese Dinge niemals vergessen. And may we be loyal to the truth. Und dass wir der Wahrheit gegenüber loyal sind. Even if it appears to be strange. Selbst wenn das irgendwie ungewöhnlich zu sein scheint. To the people of God. Den Menschen Gottes. We pray and thank you, Lord. Wir beten das und wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.